Wunderschönen guten Abend. Wie viele sind hier, die nicht Österreicher sind? Oh, so viele. Dann muss ich Deutsch sprechen, weil sonst hätte ich Steirisch geredet, aber da verstehen wir die Hälfte nicht. Okay, ich werde schön sprechen. Es ist sehr bewegend für mich, hier zu sein. Wirklich. Sehr bewegend. Ich bin Reinhard Hirtler, Österreicher, aufgewachsen im Haus eines Pastors der Freien Christengemeinde in Österreich. Habe mein Leben Jesus gegeben. 23. Juli 1968. Und habe viele Nächte heulend am Boden verbracht für unser wunderschönes Land und für die deutschsprachigen Länder. Und im Jahr 2004, völlig überraschend, etwas, was wir uns nie erwartet hätten, hat uns der Herr in die USA geschickt. Übrigens, hier ist meine liebe Frau Debbie. Ich bin seit 36 Jahren verheiratet. Unser Sohn Clayton. Okay. 2004 hat uns der Herr ganz überraschend in die USA geschickt, was wirklich auch zum Nichts kam. Wir haben das nie erwartet. Ich hätte mir nie gedacht, irgendwo anders leben. Zu können als in Österreich. Aber der Herr schickte uns in die USA, wo wir dann fast 10 Jahre Teil von Morningstar Ministries mit Rick Joyner waren. Und dann, völlig noch überraschender, schickte der Herr uns nach Brasilien. Das kam so überraschend, dass ich wirklich, ich war mir ganz klar, das hat Gott gesprochen. Ich war in einer Konferenz in Florida und die Gegenwart Gottes war so spürbar, erlebbar. Viele Menschen wurden geheilt in diesem Raum und Gott wirkte ganz wunderbar. Und nachdem ich fertig gedient habe, lag ich am Boden, weil ich einfach so die Gegenwart Gottes genoss. Und plötzlich sagte der Herr zu mir: Reinhard, gilt das heute noch, was du mir versprochen hast, als du gesagt hast, du wirst immer tun, was immer ich dich bitte, dich zu tun, egal was es dir kostet. Ich kann mich erinnern, ich war, mein Junge war noch nicht Teenager. Ich habe dieses Gebet damals gesprochen: Herr, was immer du von mir willst, werde ich tun, egal was es mir kostet. Und in dem Augenblick, wo der Herr mich gefragt hat, ob das noch gilt, erinnerte mich zurück an meine Kindheit. Ich sagte: Ja, Herr. Und er sagte: Wander aus und zieh nach Brasilien. Ich stand auf. Ich rief meine Debbie an, die war zu Hause in North Carolina, wo wir wohnten. Ich war in Florida predigen. Und ich sagte: Liebling, Koffer packen, wir gehen nach Brasilien. Und dort leben wir jetzt seit 9 Jahren. Und wir gingen dorthin, um zu helfen, Gemeinde zu gründen, Gemeindegründer zu schulen, Leute im Prophetischen, im Übernatürlichen zu schulen, auf Bibelschulen zu lehren. Und dann plötzlich sahen wir die Kinder und hatten eigentlich keine andere Wahl mehr, als einen Verein zu gründen, der heißt Brazilian Kids Care, der ist dabei, unterwegs in den größten christlichen sozialen Verein des Landes sich zu begeben. Wir kümmern uns heute um über 400 Kinder und bauen Waisenhäuser, und Clayton ist heute unser Sohn, hat seinen eigenen Namen ausgesucht, Clayton Gabriel Hirtler. Einfach ein Beweis der Gnade Gottes ist dieser junge Mann. Aber die ganzen Jahre, wo ich weg bin, also Österreich jetzt seit 19 Jahren, immer wieder war das ein Schmerz in meinem Herzen. So die Frage: Herr, warum muss ich in Brasilien wohnen? Die Kultur ist furchtbar, das Essen ist noch furchtbarer, heiß ist es auch immer, dass ich ja gar nicht mag. Aber es war uns klar. Aber irgendwie immer wieder spürt man in unserem Herzen, dass die Leute, die Deutsch sprechen, dass der Herr dann noch etwas mit uns vorhat. Und wir haben nicht gewusst, wie. Wir haben es nicht verstanden. Und die Not wurde immer stärker in meinem eigenen Herzen. Ich konnte mir zwar nicht vorstellen, hier Brasilien zu verlassen, einfach aufgrund der Kinder. Es ist jetzt mein Land, meine Kultur. Die Sprache beherrschen wir. Und für uns ist es einfach eine Gnade Gottes, dass wir von Gott verwendet werden dürfen, um diesem Land wirklich etwas Großartiges aufzubauen, dort etwas zu bewirken. Aber trotzdem hat uns irgendwie dieses Ziehen im Herzen für das deutschsprachige Volk, das ja mein Volk ist, nie losgelassen. Und im Jahr 1982 holte mich ein Prophet aus einer Pastorenkonferenz heraus in England, einer der anerkanntesten Propheten, der sagt: Du junger Mann, steh auf. Dieser Mann hat 92 prophezeit, dass wir in zwei Ländern gleichzeitig leben werden. Das eine Land wird Deutschland sein und das andere Land weit, weit, weit, weit weg von Deutschland. Und im nächsten Jahr werden wir Sao Paulo verlassen, wo wir heute leben, und werden direkt auf das Gelände des Waisenhauses hinziehen. Direkt neben den Waisenkindern wohnen. Gleichzeitig werden wir auch in Deutschland wohnen. Die Zeit ist gekommen, der Herr hat so klar zu uns zu sprechen begonnen. Jetzt ist die Zeit, dass sich dieses prophetische Wort erfüllt. Wir werden ab 2024 werden wir in etwa die Hälfte des Jahres dem deutschsprachigen Volk dienen, den restlichen Hälfte des Jahres dem brasilianischen Volk dienen. Und wenn wir zurückschauen auf unser Leben, wie genial der Herr noch gewirkt hat, wie großartig der Herr alles getan hat, das Team, das wir heute haben in Brasilien. Ich habe oft dem Herrn gesagt: Herr, das gibt's gar nicht, dass jemand anders dein Lieblingskind ist. Das kann nur ich sein. Das kann dir in keiner Weise machen, dass ich nicht sein Lieblingskind bin. Er hat uns die Besten von den Besten von den Besten gegeben. Wir haben heute Leute in unserem Verein Brasilien Kids Care, die einfach, weißt du, die Besten, die Treuesten, die Hingegebensten. Und da entwickelt sich wirklich alles so gut hin, dass wir im nächsten Jahr tatsächlich die Hälfte des Jahres nicht in Brasilien sein brauchen und müssen. Und Brasilien Kids Care wird nach wie vor weiter blühen, weiter wachsen, weiter gedeihen und den Plan Gottes erfüllen. Als ich heute reinkam und ich sehe hier die vielen Gesichter vom ganzen deutschsprachigen Raum verstreut, viele von euch kenne ich, habe ich gesehen, und es hat mich schon sehr bewegt, muss ich schon sagen. Es ist schwer, meine Emotionen in den Griff zu bekommen. Einfach zu wissen, dass Jesus auch unter denen, die Deutsch sprechen, seine Gemeinde baut. Und dass die Pforten der Hölle diese Gemeinde nicht überwinden können. Und wisst ihr, der Herr hat zu mir gesagt, es hat begonnen vor über 2 Jahren. Da plötzlich wurde ich mehrmals wach in der Nacht und ich hatte prophetische Träume und einige prophetische Erlebnisse mit dem Herrn. Und ich hörte immer wieder ein Brüllen. Und ich sagte zum Herrn: Was ist das? Was ist das? Ich wurde oft wach und es hat richtig, mein Herz hat vibriert. Der Herr hat gesagt: Das ist das Brüllen des Löwen Juda, das du hörst. Der Löwe brüllt in der Gemeinde und er will die Braut wieder zurückhaben für sich. Und wisst ihr, der Herr rückt sich zurück ins Zentrum der Gemeinde. Und die Gemeinde im Neuen Bund ist nicht eine Gemeinde, wo irgendwas im Zentrum ist. Kein Mensch, kein Programm, keine Liturgie, kein nichts wird im Zentrum sein. Sondern das Zentrum der Gemeinde des Neuen Bundes heißt Jesus Christus und sonst niemand und sonst nichts. Und das ist für mich so klar geworden und wird immer klarer. Das Bild wird immer klarer für mich. Wir haben alles Mögliche ins Zentrum der Gemeinde gerückt. Was wurden Bücher verkauft, wie man die Gemeinde wachsen lassen kann. Strategie zum Gemeindewachstum. Und wir haben Schlüssel gesucht. Ich kann mich erinnern, als ich das erste Mal von Brasilien zurückkam, das war Jänner 1996. Und damals wurde überall geredet, in Brasilien ist Erweckung, Erweckung, Erweckung, Erweckung. Und ich kam zurück und dann haben mich die Pastoren in Österreich gefragt, Reinhard, was ist der Schlüssel zur Erweckung? Und ich habe sie angeschaut und ich habe gedacht, die Frage gab nicht mal einen Sinn für mich. Wisst ihr, Brasilien hat 70 Millionen evangelikale Christen. Ein Drittel des Landes sind evangelikale Christen. Und ich werde mal sagen, wie chaotisch das alles ist. Das möchtest du gar nicht erleben. Chaotisch. Da ist kaum etwas sichtbar von wahrer Gemeinde Jesus Christus in Brasilien. Das reale Bild. Und ich kenne Brasilien besser wie die meisten Brasilianer. Ich bin 7 Jahre bin ich jede Woche gereist. Ich saß in 300 Flugzeugen im Jahr. Ich flog durch das Land auf und ab. Ich predigte, wo man nur predigen kann. Von Stadien mit 60.000 Leuten zu kleinen Gruppen von Menschen. Und das Bild in Brasilien ist nicht so, wie viele Leute es glauben, dass es ist. Die Tatsache ist, die Gemeinde Jesus Christus in Brasilien ist nicht das, was ich als Gemeinde haben möchte. Und ist auch nicht das, was der Herr als Gemeinde haben möchte. Und wisst ihr, wir haben alles Mögliche versucht. Ich kann mich erinnern, 1996, als ich zurückkam, wie die Leute mich gefragt haben und meine Pastorenfreunde, Reinhard, der Schlüssel für Erweckung. Und ich schaute einem meiner Freunde, diesen Pastor, in die Augen und ich sagte, Schlüssel für Erweckung? Was meinst du? Und plötzlich kam mir dieser Gedanke und ich sagte, oh ja, ich habe ihn zurückgebracht aus Brasilien, den Schlüssel zur Erweckung. Und dieser Mann sagte, was ist der Schlüssel? Und ich habe gesagt, Jesus. Jesus. Und wisst ihr, der Herr hat mir so klar gezeigt, wir haben alles Mögliche versucht, um zu entdecken, wie wir Gemeinde erfolgreich machen können. Wie wir Gemeinde zum Wachsen bringen können. Und wir haben Programme ins Zentrum gesetzt. Wir haben Menschen ins Zentrum gesetzt. Wir haben charismatische Figuren ins Zentrum gesetzt. Wir haben Leiter ins Zentrum gesetzt. Alles Mögliche haben wir ins Zentrum gesetzt, um die Gemeinde erfolgreich dastehen zu lassen. Und der Herr sagt, jetzt reicht's. Das meine ich im Ernst. Der Herr sagt, jetzt seid ihr endlich ans Ende eurer eigenen Kräfte gekommen. Jetzt bin ich dran. Jetzt bin ich dran. Der Herr hat gesagt, Menschen haben alles Mögliche ins Zentrum gerückt, um die Gemeinde erfolgreich dazustehen lassen. Und jetzt bin ich dran, dass ich mich ins Zentrum hineindränge. Wisst ihr, im Jahr 2014 gab mir der Herr ein prophetisches Wort, dass die Gemeinde erschüttert werden wird. Und ich habe mich damals noch so mit dem Herrn angelegt, so, Herr, nein, das darfst du nicht tun. Die Gemeinde ist deine Braut. Du liebst sie doch mehr, als ich sie liebe. Bitte nicht die Gemeinde erschüttern, um Himmels Willen. Nein, gar nicht. Tu das ja nicht. Und er hat gesagt, doch, die Gemeinde wird erschüttert. Ich habe gesagt, Herr, warum? Warum wird die Gemeinde erschüttert werden? Der Herr hat gesagt, weil die Gemeinde hat die Menschen und die menschliche Kraft ins Zentrum gelegt und meine Kraft ist nicht mehr da. Und alles, was menschlich ist, wird raus erschüttert aus der Gemeinde, damit ich und meine Kraft wieder sichtbar werden kann in der Gemeinde. Und wisst ihr, von dem her, ich bin überzeugt, wir leben in der herrlichsten Zeit, in der wir leben könnten. Wir leben in einer Zeit, wo ich es zumindest klar sehe mit meinen prophetischen Augen. Ich hoffe, ihr könnt es auch sehen. Ich hoffe, ihr könnt die nächsten paar Tage auch etwas sehen und mitnehmen. Aber wo ich begonnen habe, ganz klipp und klar zu sehen, dass er jetzt seine wahre Gemeinde gebaut. Die Gemeinde des neuen Bundes, die Gemeinde, die er sich wünscht und die Gemeinde, die auch wirklich das ist, was er am Herzen hat. Ich habe ganz bewusst Fabian gebeten, hierher zu kommen. Ich werde euch kurz erklären, wer Fabian überhaupt ist. Fabian war 20 Jahre Jesuitenpater. Ist Pole. Ich kenne Fabian seit, oh du liebe Zeit. How long do we know each other? 15 years? No. It feels like 15 years. Okay, 6 Jahre kennen wir uns, sagt er. Are you sure? Okay. Oh, okay. Alles klar. Wir kennen uns seit 6 Jahren, aber Fabian hat sich zu einem wunderbaren geistlichen Sohn und seine Frau zu einer geistlichen Tochter von uns entwickelt. Wir sind dem Herrn so dankbar für diese zwei, der ein ausgezeichneter Bibellehrer. Wir haben eine sehr, sehr enge Beziehung miteinander. Und ich habe einfach im Herzen gehabt, jemand von außerhalb hereinzubringen, der in seinem Land eine anerkannte Person ist als Bibellehrer, der das Wort Gottes studiert und versteht und erkannt hat, wie wenige Menschen, die ich persönlich kenne. Und ich habe mich ganz bewusst entschieden, auf keinen Fall mit ihm zu kommunizieren, was wer hier bei diesem Seminar lernen wird. Und ich habe heute den Nachmittag mit ihm und seiner lieben Frau Magda verbracht. Und ich habe gesagt, wenn du ein Wort sagst von dem, was du lehrst, dann werde ich dich stoppen. Ich will nichts wissen. Ich wollte ganz bewusst, dass in diesen 3 Tagen, dass der Heilige Geist zum Zug kommt, dass wir uns völlig auf ihn verlassen, dass wir von ihm hören. Wir haben genügend Menschen schon gehört in unserem Leben. Es wird Zeit, dass wir ihn hören. Und ich bin überzeugt, ich hoffe es zumindest, dass diese 3 Tage der Geist Gottes durch ihn und durch mich sprechen kann. Wenn nicht, dann Pech gehabt. Wir haben eh nichts verrechnet. Also, ich übernehme dann die Saalkosten. Das mache ich ganz gerne. Alleine euch hier sitzen zu sehen, was weiß ich, 400 Leute in einem Raum hier drinnen zu sehen, die alle meine Sprache sprechen, ist mir locker wert, dass ich für 3 Tage diesen Saal zahle und ein bisschen hier dafür ausgebe. Bevor ich beginne, ich habe hier vorne 2 Zettel aufgelegt. Der eine Zettel ist, da steht mit, ich glaube, gelb drauf, Brazilian Kids Care. Das ist einfach, wenn ihr den Rundbrief, den wir monatlich verschicken, haben wollt, dann schreibt ihr dort einfach euren Namen und E-Mail-Adresse an den Blogschrift. Es ist kein Battlebrief, wir haben uns entschieden, dass wir sowas nie tun werden. Und haben wir auch noch nie getan, werden wir tun. Es ist einfach ein Rundbrief, wo wir Informationen verschicken. Und der zweite Zettel ist, ich habe ein deutschsprachiges Mentoring-Programm. Gibt es Leute hier in diesem Raum, die Teil sind meines Mentorings? Oh, eine schöne Anzahl, okay. Deutschsprachige Mentoring ist etwas, was eines Tages Gott zu mir gesprochen hat, klipp und klar. So klar, dass ich nicht zweifeln konnte, dass ich das machen muss. Das deutschsprachige Mentoring ist ein bezahltes Mentoring, damit wir alle unsere Angestellten, die das möglich machen, auch bezahlen können. Wir haben in Brasilien bei unserem Dienst 12 vollzeitige Angestellte, die daran arbeiten und damit arbeiten. Da gibt es 2-mal in der Woche eine 30-minütige Lehre, ganz speziell nur für diese Mentoring-Gruppe, die ich nirgends anders gelehrt habe. Und 12-mal im Jahr, 3 Stunden live über Zoom. Und die Leute gibt es auch, da gibt es Gruppen und Connecten. Also wenn jemand Interesse hat, einfach eure E-Mail-Adresse dort einschreiben. Und wenn nicht, nicht einschreiben. Wie Gerhard schon gesagt hat, die liegen hier auf dem Pult, diese 2 Listen. Es ist uns so wichtig und es ist mir auch so wichtig. So wichtig, dass wir ähnlich begreifen und erkennen, dass all unsere Erkenntnis Stückwerk ist. Wenn ich daran denke, wie die Gemeinde Jesu Christi gehandelt hat aneinander, wie sie sich versündigt haben aneinander, weil wir dachten, wir sind die Wächter der Lehre. Wie absurd dieser Gedanke doch ist. Wisst ihr, wir können nur Einheit haben als Christen, wenn wir die Einheit haben, weil wir beide die gleiche Person lieben. Mit allem, was in uns drinsteckt. Und diese Person heißt Jesus. Und im Jahr 2001 lebte ich hier in Österreich. Und da gingen wir durch eine sehr, sehr, sehr schwierige Zeit. Und ich kann mich erinnern, im 2001, da hat der Herr zu mir so klar gesprochen. Vom 1. Korinther 13, wo der Apostel Paulus sagt, unsere Erkenntnis ist Stückwerk. Und ich wurde plötzlich konfrontiert im 2001er Jahr mit meiner eigenen geistlichen Präpotenz und Arroganz. Und ich bin Gott, wenn ich heute zurückschaue, muss ich ehrlich sagen, das schlimmste Jahr meines Lebens war 2001. Ich hatte meinen Selbstmord bereits geplant. Nach Jahren dem Herrn vollzeitlich zu dienen, meinen Selbstmord hatte ich bereits geplant, alles war ready, ich war bereit, mir das Leben zu nehmen. Alles zerbrach, alles fiel auseinander, ich fiel in tiefste Depression. Und wenn ich heute zurückschaue, muss ich sagen, das schönste Jahr meines ganzen Lebens, von 1961, wo ich geboren wurde, bis heute, 2023, war das Jahr 2001. Denn in diesem Jahr kam ich zum Ende meiner selbst. In diesem Jahr merkte ich, dass alles nur von ihm abhängt. In diesem Jahr merkte ich, dass alles, was wir glauben, dass wir an Wahrheit haben, wirklich gar nichts ist. Denn die einzige Wahrheit ist eine Person, und die heißt Jesus Christus. Und wisst ihr, und als mir bewusst wurde im Jahr 2001, dass es eine Präpotenz und Arroganz von uns Predigern ist, dass wir glauben, wir haben jetzt die Wahrheit erkannt. Meine Erkenntnis ist Stückwerk. Die Dinge, die ich euch lehren werde diese nächsten zwei Tage, die lehre ich, weil ich davon überzeugt bin, sonst würde ich sie ja nicht lehren. Ich bin absolut überzeugt, dass die Dinge, die ich euch jetzt weitergeben werde, dass die dass das richtig ist. Nur, ob es richtig ist oder nicht, weiß ich nicht. Werden wir sehen. Wie viele Dinge in der Bibel haben wir geglaubt, erkannt zu haben, nur um draufzukommen. Ups, wir haben es falsch erkannt. Ist es nicht so? Und wir hauen uns die Köpfe ein, um der Wahrheit willen, wenn in Wirklichkeit die Wahrheit eine Person ist. Ich bin der Weg. Ich bin die Wahrheit. Und ich bin das Leben, hat unser Herr Jesus gesagt. Und wisst ihr, auch die Dinge, die ich mit Überzeugung lehre und predige, niemals, niemals in der Welt würde ich dafür kämpfen, um sie zu verteidigen. Ich habe meinen Mitarbeitern gesagt, dass sie niemals, auf keinen Fall, wenn irgendjemand uns Nachrichten schickt, und wir bekommen an einem normalen Tag zwischen 200 und 300 Nachrichten geschickt, darum kann ich sie auch nicht beantworten, manchmal bis zu 500 Nachrichten am Tag. Und immer wieder wollen Leute in eine Debatte mit uns eingehen, dass das, was ich lehre, doch nicht konform ist mit der Bibel. Und ich habe all meinen Mitarbeitern gesagt, niemals darf darauf eingegangen werden. Warum nicht? Weil ob ich in 5 Jahren das noch glaube, was ich heute glaube, weiß ich nicht. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Und wisst ihr, wenn wir mal verstehen, dass wir alles das, was wir auch glauben erkannt zu haben, und das ist ja auch gut so, das sollen wir auch dürfen, unseren eigenen Weg mit dem Herrn gehen. Aber wenn wir mal erkannt haben, dass alles das, was wir glauben erkannt zu haben, es wir mit Demut handhaben müssen und es in Demut weitergehen müssen und nicht mit ihrer Arroganz, jetzt habe ich die Wahrheit. Und wenn ich denke, wie viel Entzweiung geschehen ist, auch im Leib Christi, einfach aufgrund dieser verrückten Haltung und Einstellung, ich habe die Wahrheit erkannt und du nicht. Und wisst ihr, und daher, das Letzte, was ich tun möchte in diesen 3 Tagen, die Gemeinde zu attackieren oder Pastoren zu attackieren oder Leiter zu attackieren. Himmels Willen, ich montiere das ab hier, das stört mich. Weg ist. Wisst ihr, das ist das Allerletzte, was wir tun wollen. Und wenn das je von mir so vielleicht vermittelt wurde, dass wir gegen Gemeinden sind oder gegen Pastoren, dann möchte ich dafür, wo immer sich jemand angegriffen oder verletzt gefühlt hat, gerne um Vergebung beten, denn das ist das Letzte, was wir tun wollen. Die Gemeinde Jesu Christi, die wahre Gemeinde Jesu Christi, die liebt. Und die verletzt nicht. Und es kann natürlich sein, dass aufgrund von dem, was ich verstehe, wie die Gemeinde tatsächlich aussieht, wie sie funktionieren soll und wie die wirkliche Gemeinde auch ist, von meinem biblischen Verständnis her, dann kann natürlich sein, dass die Wahrnehmung von manchen Leuten ist, um Himmels Willen, der ist gegen uns, aber wir predigen nicht gegen, wir predigen für. Für unseren geliebten Herrn Jesus Christus, für die Wahrheit. Und ich möchte auch klarstellen, dass in Liebe zu wandeln viel wichtiger ist, als unsere eigenen Erkenntnisse zu verteidigen. Weißt du, am Ende deines Lebens, wenn du vor Jesus stehst, wird es ihm doch bald, hätte ich gesagt, scheißegal sein, wie viele Wahrheiten du erkannt hast. Was gezählt wird am Ende deines Lebens, hast du es gelernt, wahrhaftig zu lieben. Das wird am Ende deines Lebens wichtig sein. Und am Ende deines Lebens werden sich so viele Dinge ändern. So viele Dinge. Debbie sagt immer zu mir, du kannst von den anderen Leuten nicht so viel erwarten, nur weil du tot warst. Ich war ja noch nie tot, sagt sie immer. Vor Jahren bin ich gestorben. Ich war fast zwischen 3 und 4 Stunden war ich tot. Hatte dadurch Vorrecht, den Himmel zu erleben und Jesus zu erleben. Und ja, es hat mich schon verändert. Aber wisst ihr, die Bibel sagt ja alle, ich habe im Himmel nichts gelernt, was nicht in der Bibel steht. Wisst ihr das? Nichts. Gar nichts. Steht alles in der Bibel drin. Ich habe es vorher nicht verstanden und danach habe ich es verstanden. Aber alles steht bereits geschrieben im Wort. Und wisst ihr, am Ende unseres Lebens, wenn wir vor Jesus stehen, wird es nicht wichtig sein, wer hat die größere Erkenntnis gehabt, wer hat Gemeinde besser verstanden, wer hat mehr Mitglieder zur Gemeinde gebracht, wer hat mehr Wachstum gehabt. Alle diese Dinge werden am Ende ja gar keinen Wert haben. Am Ende unseres Lebens vor Jesus, was Wert haben wird, ist, haben wir das, was wir getan haben, getan, weil wir gelernt haben zu lieben. Das bleibt. Das Liebe ist die größte. Ohne Liebe sind wir nichts. Und wenn wir darüber reden, über dieses Thema, der neue Bund und der Leib Christi, was ja die Gemeinde ist, dann müssen wir mal auch verstehen, bevor wir überhaupt über die Gemeinde reden, müssen wir auch reden, was ist der neue Bund? Und ich möchte in diesen 3 Tagen nicht über den neuen Bund lehren, denn da gibt es ja genügend Lehren, auch von mir im Internet, auf meinem YouTube-Kanal. Da gibt es ja da genügend zu finden. Aber da es Teil des Themas ist, möchte ich einfach einige Punkte auch herausgreifen und klarstellen, bevor wir dann auch über den Leib Christi reden. Das erste ist, und das ist sehr wichtig auch zu verstehen in dem Zusammenhang, der neue Bund und der Leib Christi. Das erste ist, im neuen Bund haben sich viele Worte nicht verändert in ihrer Bedeutung. Aber der Prozess, wie man dahin kommt und wie wir es erleben, hat sich radikal geändert. Und das ist ein großes Problem, nämlich wir haben so viele Dinge in der Gemeinde, im Leib Christi, aufgebaut nach den Mustern des alten Bundes. Und dadurch haben wir so viel Chaos erlebt. Wenn du schaust in die Gemeinde, und ich greife jetzt einfach ein bisschen vor, wenn du jetzt, und ich weiß, ich generalisiere, das ist mir völlig klar, sage ich gleich ganz am Anfang dazu, generell gesprochen, völlig klar. Aber generell gesprochen, und ich bin in über 70 Ländern dieser Welt gereist, ich habe in vielen Ländern gepredigt, ich habe in der katholischen Kirche gepredigt, Baptisten, Methodisten, charismatische, Pfingstler, Verrückte, nicht so Verrückte, was weiß ich, was alles gepredigt. Und wisst ihr, wenn man generell schaut in die Gemeinde und wenn man nur mal herausnimmt, ein einziges Wort zum Beispiel, ein Thema, das Thema Leiterschaft. Leiterschaft in der Gemeinde Jesu Christi ist entweder aufgebaut nach dem alten Bund oder nach dem Muster dieser Welt. Schau mal. Die Rolle des Pastors, der die Hauptleiterschaft der Gemeinde hat, die kommt aus dem alten Bund und aus der Welt. Gib uns einen König, haben sie gesagt. Gib uns einen, der über uns herrscht. Und Gott hat gesagt, Moment einmal, die wollen das, was die Heiden auch wollen. Und schau mal hinein in die Gemeinde in generell. Generell haben wir gar nicht verstanden, was Leiterschaft überhaupt ist und was ihre Aufgabe überhaupt ist und was sie bedeutet. Warum? Wir haben sie übernommen von einem falschen System, entweder dem alten Bund oder dem System dieser Welt, von dem wir nicht Teil sein sollen. Und wenn wir mal verstehen, dass im neuen Bund hat sich alles radikal verändert. Weißt du, das musst du mal verstehen. Nachdem Jesus Christus in Johannes 19, Vers 30 geschrieben hat, es ist vollbracht. Und dann fuhr er auf zum Himmel mit seinem eigenen Blut. Und er besiegelte diesen herrlichen neuen Bund zwischen dem Vater und ihm und hat uns jetzt hinein inkludiert in Jesus Christus Mit diesem Bund hat sich alles verändert. Nichts ist mehr gleich geblieben. Nicht die Art und Weise, wie du betest. Nicht die Art und Weise, wie du anbetest. Nicht die Art und Weise, wie Gemeinde funktioniert. Nichts ist gleich geblieben. Und was tun wir? Wir nehmen in der Gemeinde die gleichen Muster des alten Bundes hinüber. Wenn du willst, dass Gott dich segnet, dann hau mal nicht 9% rein, sondern 10, mein lieber Freund. Und die 10 bitte vom Brutto. Weil wenn du vom Netto 10 gibst, dann kriegst du von Gott einen Netto-Segen. Und wir wollen ja nicht den Netto-Segen, wir wollen ja den Brutto-Segen. Stell dir mal vor. Und dann nehmen wir Bibelstellen heraus, irgendwas im Zusammenhang, die gar keinen Sinn ergeben, wo wir dann noch beweisen wollen, dass wir sehr wohl 10% geben sollen. Wirklich war der Zehnte ja gar nicht der Zehnte, sondern über 30%. Darüber wollen wir nicht reden, über den Zehnten hier. Nur eines der unsinnigsten Dinge überhaupt, und das sage ich nicht anklagend, ich habe selbst fest daran geglaubt, an den Zehnten zu geben. Aber denk mal, wir übernehmen so viele Dinge vom alten Bund direkt hinein in das tägliche Leben des Leibes Christi. Leiterschaft, beten. Beten. Wenn mein Volk, welches bei meinem Namen gerufen wurde, sich demütigt und von seinem bösen Wandel kehrt, dann werde ich vom Himmel her hören und ihr Land heilen. Mein lieber Freund, das haben wir schon vor 45 Jahren ständig ausprobiert und immer hat es noch nicht funktioniert. Warum ist unser Land noch nicht geheilt? Wie lange demütigen wir uns noch? Wie lange flehen wir noch? Wie lange rufen wir noch? Und wisst ihr, warum ergibt es gar keinen Sinn? Und ich möchte euch das nur zeigen, dass wir haben direkt aus dem alten Bund Dinge genommen und pop, eins zu eins hineingebracht in den Leib Christi. Und wir müssen mal verstehen, niemand, es ist meine persönliche Überzeugung, niemand kann Leib Christi wahrhaftig verstehen und Gemeinde wahrhaftig verstehen, wenn er nicht mal zu dem Punkt kommt, dass er klipp und klar erkennt, mit dem neuen Bund hat sich alles geändert, inklusive das Christenleben und meine Beziehung zu Gott und meine Beziehung untereinander auch. Und wir können nicht Gemeinde leben mit dem Gedanken, Gut des alten Bundes so praktizieren, wie der Herr es für uns hat. Dann werden wir für die Welt nicht das sein, was wir sein sollen, das Licht und das Salz. Und für uns selbst werden wir auch nicht das sein, was wir sein sollen. Und füreinander auch nicht. Und darum müssen wir mal erkennen, dass sich einfach alles geändert hat. Aber viele Worte sind ja in der Definition gleich geblieben. Sollen wir noch beten im neuen Bund? Und wie? Natürlich! Christleben ohne Gebet ist doch kein gutes Christenleben. Nur die Definition von Gebet hat sich geändert. Und auch die Art und Weise, wie wir beten, hat sich geändert. Ich brauche nicht mehr ihn überzeugen, sondern er versucht jetzt mich zu überzeugen. Stell dir mal vor, wenn du statt... Ich war ja Gebetsweltmeister. Ich habe ja Goldmedaillen zu Hause hängen, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Hatte ich, die habe ich heute alle schon weggeworfen. Aber ich war bestimmt, zumindest war ich der österreichische Meister im Beten. Ganz bestimmt. Ich hatte mir den Daniel als Vorbild genommen, nicht meinen Sohn Daniel, sondern den Daniel in der Bibel im Alten Testament, der dreimal täglich betete mit einem offenen Fenster, dass die anderen es sehen. Und da ist er auch bereit gewesen, die Löwengrube dazu zu gehen. Ich hatte 36 Punkte auf meiner Gebetsliste, die ich täglich dreimal betete auf meinen Knien. Jahrelang, nicht nur ein paar Wochen. Jahrelang, drum, ich war ja nicht nur Goldmedaille im Gebetsweltmeisterschaft gewonnen, sondern auch im Gebetsausdauerweltmeisterschaft habe ich auch Goldmedaillen gewonnen. Dreimal täglich war auf meinem Knie und bin alle 36 Punkte durchgegangen. Mit Inbrünstigkeit. Denn die Bibel sagte, das Gebet eines Gerechten vermag viel, wenn es ernsthaft ist. wie der Elia, der den Kopf zwischen die Knie gegeben hat und gefleht hat, und dann ließ der Herr es regnen. So habe ich es auch gemacht. Kopf zwischen die Knie und meine 36 Punkte durchschreien zum Himmel. Und nach Jahren irgendwann habe ich gemerkt, um Himmels Willen, von den 36 Punkten sind immer noch 36 drauf und keiner hat sie erfüllt. Und dazu kommen sie auch noch ein paar. Irgendwo passt da irgendetwas nicht. Jetzt stell dir mal vor, wenn du im neuen Bund lernen würdest zu beten, was du tun würdest, anstatt dass du versuchst, jeden Tag eine Stunde lang Gott zu überzeugen, dir was zu geben, würdest du in der Stille sitzen und ihm erlauben lassen, ihm erlauben, dich zu überzeugen von dem, was er dir schon gegeben hat. Wäre das nicht toll? Oh, Reinhard, ich muss ruhig sein beim Beten? Das geht doch nicht, dann habe ich hier gar nicht gebetet. Und wisst ihr, wir haben so viele Dinge direkt vom alten Bund 1:1 übernommen in den Leib Christi hinein im neuen Bund. Als ich begonnen habe zu verstehen, was der neue Bund alles gemacht hat und wie anders der ist und wie herrlich der ist, ich möchte euch sagen, wenn ich zurückschaue, wie ich mein Leben gelebt habe, mit welchem Stress, um Himmels Willen, also ich glaube, wenn ich den neuen Bund nicht ergriffen hätte, und ich glaube nicht, dass ich ihn ergriffen habe, ich bin da ein bisschen mit dem Paulus konform, nicht, dass ich es schon ergriffen hätte, aber eins tue ich, ich vergesse, was da hinten ist und jage nach dem, was vorne ist. Aber wenn ich den neuen Bund nicht so ergriffen hätte, wie ich ihn ergriffen habe, ich hätte sicher schon Burnout, wahrscheinlich auch Herzinfarkt und hohen Blutdruck. Was kriegt man noch alles vom Stress? Wer kennt sich denn da aus? Gibt es irgendwelche Ärzte hier oder Krankenschwestern? So, ich hätte sicher alle Stresskrankheiten, ganz sicher. Und wisst ihr, ich schaue heute mit der tiefsten Dankbarkeit meines Herzens zurück. Im 62. Lebensjahr, ich fühle mich jung, frisch, fröhlich, energievoll, voller Visionen, Träume. Das Leben ist schön, große Dinge sind am Horizont. Wir bewirken Dinge, wo alle sich nur den Kopf schütteln und sagen, wie schafft ihr das alles? Und ich sage, es ist vollbracht. Wisst ihr, Debbie sagt, es steht in der Bibel und am Arm vom Reinhard. Jesus paid it all. Jesus bezahlte es alles. Und wenn wir mal verstehen, dass der neue Bund eben so radikal anders ist, wie der alte Bund war, und das muss auch in den Leib Christi mit hineingenommen werden, dann können wir erst beginnen zu ergreifen, dass auch das Leben als Leib Christi völlig anders ist, als wir es leider heutzutage in den meisten Orten dieser Welt erleben. Gerechtigkeit. Ist Gerechtigkeit heute wichtig? Natürlich ist Gerechtigkeit wichtig. Es bedeutet, dass wir vor Gott korrekt dastehen, dass wir von Gott akzeptiert und angenommen sind, dass es nichts mehr gibt zwischen ihm und uns, dass wir eine gerechte Natur haben. Hat das im alten Bund etwas anderes bedeutet wie im neuen Bund? Nein, dasselbe. Und im alten Bund hast du es dir arbeiten müssen, im neuen Bund wurde es dir geschenkt. Und wisst ihr, und wir müssen einfach verstehen, dass dieser krasse und klare und fast würde ich sagen, nicht fast würde ich sagen, sage ich auch, man muss ja heute schon so aufpassen, weil alles ist politisch korrekt. Um Himmels Willen, sag das Wort nicht, weil dann das da, ja. Das ist ja so radikal anders. Und es ist wirklich radikal anders. Ich habe ein Buch geschrieben, das habe ich mich nie gewagt, ins Deutsche zu übersetzen. Aber auf Englisch und Portugiesisch haben wir. Und der Titel des Buches heißt nur Radikal, sonst gar nichts. Schwarzer Buchumschlag mit den Worten radikal. Und wisst ihr, und wenn wir mal wirklich erkennen, wie radikal anders der neue Bund vom alten Bund ist, dann müssen wir auch verstehen, dass das Volk Gottes im neuen Bund radikal anders sein muss, wie es im alten Bund war. Und wie das Volk Gottes, der Leib Christi, miteinander umgeht, sich ausdrückt und mit Gott in Beziehung steht, ist so radikal anders im neuen Bund, wie es im alten Bund tatsächlich war. Und wisst ihr, und das müssen wir eben ergreifen, dass sich alles so enorm verändert hat. Und ich kann mich erinnern, als der Herr begonnen hat, mir zu zeigen, diese Dinge und wie alles eigentlich so anders ist. Und Das war schon schmerzhaft. Und ich kann mich erinnern, ich habe eines Tages zum Herrn gesagt, Herr, das ist mir zu viel. Ich glaube, das packe ich hier gar nicht. Ich kam mir vor, weißt du, alles, was ich geglaubt habe für die letzten, ich weiß nicht, 20 Jahre oder was, ist ja alles falsch. Ist euch das, kennt das jemand? Ich habe euch falsch gern. Alles, was mir erzählt wurde von den Predigern, ist ja falsch. Habe ich alles falsch geglaubt, alles falsch gelernt, alles falsch gelesen, alles falsch verstanden, um Himmels Willen. Und ich kann mich erinnern, als ich so mich überwältigt gefühlt habe, ich habe zum Herrn gesagt, Herr, ich will alles ergreifen, das, was du für mich hast, auch wenn es mich umbringt. Ich will alles ergreifen. Und ich habe mich eingelassen auf diesen Prozess, den Jesus mit jedem Einzelnen von uns gehen möchte. Nämlich, dass er und du das Wichtigste im Leben ist. Und das drückt sich dann auch im Leib Christi aus. Und wisst ihr, und wenn du mal anschaust, wie eben so viele Bereiche unseres Gemeindelebens heute einfach eins zu eins übernommen wurden von einem System, das für die damalige Zeit ja auch von Gott eingesetzt war. Der alte Bund war ja von Gott eingesetzt, nur halt nicht für dich im neuen Bund. Und wenn du mal schaust, wie viele Dinge wir übernehmen haben, vom Beten über Geben, über Leiterschaft, über Struktur, über wie wir uns treffen, über Gebäude, über was weiß ich was alles, haben wir direkt eins zu eins übernommen, vom alten Bund her, und darauf bauen wir jetzt unsere Gemeinde auf und das System auf, das wir Gemeinde nennen, und dann wundern wir uns, dass es doch nicht so läuft, wie es laufen sollte. Denk mal nur zum Beispiel an den Lobpreisleiter. Wir haben einen Lobpreisleiter eingeflogen aus dem Süden Österreichs, den Bernd Papaschek. Den kenne ich ja seit 40 Jahren. Aber denk mal, der Lobpreisleiter, der heute in keiner Gemeinde fehlen darf, der ist ja auch ein völlig altbündliches Wesen. Sorry, Bernd. Hör zu! Hör zu! Der Gerhard wollte so hoch. Gerhard ist schuld. Hör zu, ich habe es genossen heute, diese wunderschönen Lieder zu singen und gemeinsam mit dem Volk Gottes hier Jesus anzubeten, ist ja wunderschön. Aber ich möchte bewusst, ich sage das gleich jetzt mal noch, auch am Anfang schon in meiner ersten Session. Einige Dinge, die ich sagen werde, die werde ich bewusst etwas provokant sagen, um euch ein bisschen aufzuwecken, okay? Nicht jetzt böswillig, sondern gutwillig. Weil manchmal müssen wir ja. Also ich persönlich mag es, wenn ich in den Dingen, die ich denke, aber doch nicht so sind, wie der Herr will, dass ich sie denke, wenn ich da wirklich wachgerüttelt werde und herausgefordert bin. Ich mag es. Ich höre mir ja niemand an im Internet. Ich sage den Leuten nämlich, ich lese keine Bücher und höre mir auch keine Prediger an. Und ich bin derjenige, der Bücher schreibt und predigt im Internet. Wenn alle so sein würden wie ich, wüsste ich gar nicht, was ich noch zu tun hätte. Keiner hört mich, keiner liest mich. Aber ich kann einfach die letzten, ich weiß nicht, circa 10 Jahre kann ich eigentlich außer die Bibel so gut wie nichts lesen. Und zum Predigen anhören habe ich eigentlich keine Zeit. Da gibt es bestimmt ganz tolle und viele gute Prediger, aber mein Zeitplan glaubt es halt einfach nicht. Aber weißt du, denk mal zum Beispiel, nimm mal aus der normalen Durchschnittsgemeinde den Lobpreisleiter raus und was bleibt über im Gottesdienst? Ein Prediger, der hoffentlich gut ist, weil wenn du den auch rausnimmst, bleibt gar nichts mehr über. Ich kann mich erinnern, als wir beim Morningstar waren, ich war Teil der Leiterschaft von Morningstar. Das einzige Mal in meinem Leben, wo ich ordiniert wurde zum Pastor. Die sind so drauf bestanden, um Frieden zu finden, habe ich gesagt, dann macht es das halt. Und ich kann mich erinnern, unser Hauptpastor, der war damals gestresst. Also richtig gestresst, das war nicht Rick Joyner. Rick Joyner war in einer anderen Stadt damals schon, ist da umgezogen. Und er war richtig gestresst und kam zu mir, Reinhard, was machen wir, was machen wir, was machen wir? Und ich sagte, was hast du denn für ein Problem, was ist denn los? Und er gerät in Streit mit dem Lobpreisleiter und Musik war beim Morning Star ganz, ganz wichtig, sehr, sehr wichtig. Und der gerät in Streit mit dem Lobpreisleiter, der Lobpreisleiter stieg runter am Sonntag von der Bühne, nachdem er Lobpreis dort geleitet hat, für die ganze Anzahl von Menschen, hat gesagt, tschüss, ich kündige. Der war angestellt, war Vollzeit Lobpreisleiter beim Morning Star. So, tschüss, ich bin weg. Ich verlasse die Gemeinde, ich komme nie mehr wieder zurück, ich will dich nie mehr wieder sehen, tschüss, und ging. Und der Pastor kam zu mir völlig aufgelöst und gestresst. Reinhard, was machen wir, was machen wir? Wer wird den nächsten Sonntag Lobpreis leiten? Was machen wir? Wo kriegen wir so schnell jemand her für den nächsten Sonntag? Und ich habe gesagt, ich würde das gern machen. Oh, hat er gesagt, Gott sei Dank, ich wusste gar nicht, dass du ein Musikinstrument spielst. Der wusste ja gar nicht, dass das beste Instrument, das ich spiele, ist der CD-Player. Ich wusste ja gar nicht, dass du ein Musikinstrument spielst. Ich wusste ja gar nicht, dass du singen kannst. Ich habe gesagt, darf ich nächsten Sonntag Lobpreis leiten? Ich übernehme das. Oh ja, bitte gern. Welch eine Gebetserhörung. Und er sagte, ja, wollte wissen dann, wo ich das gelernt habe, welche Erfahrung ich schon habe und. Und ich habe gesagt, weißt du, ich werde das Mikrofon nehmen zum Anfang des Gottesdienstes und werde einfach sagen, okay, ihr Anbeter, die den Herrn im Geist und der Wahrheit anbeten, lasst uns den Herrn anbeten und dann setze ich mich wieder runter. Und er hat gesagt, was? Ich habe gesagt, ja, das würde ich gern tun. Ich würde nämlich gern sehen, ob diese Gemeinde wahre Anbeter hat. Denke mal, wir haben auch den Lobpreis direkt übernommen vom alten Bund. Wir wundern uns, dass die Gemeinde, in die wir heute, von der wir heute Teil sind, sich nicht ausdrückt in derselben Kraft wie die Gemeinde in der Apostelgeschichte, aber das System nehmen wir alles vom alten. Jetzt habe ich gesagt, niemand mehr davor. Wie viele Lobpreisleiter sind denn hier drin? Hebt mal eure Hand. 1, 2, 3, und die anderen sind zu feig, ha? Oder lügen. Christen sollen nicht lügen. Die Leibchristin im Ordenbund lügt nicht. Hört zu. Wunderschön. Ich mag das ja. Der hat wunderbar gesungen. Der hilft uns eh dabei. Aber was ich euch damit zeigen möchte, ist, es ist für uns das Normalste des Lebens geworden, dass wir alles, was Leib Christi ist, direkt übernommen haben von einem System, von dem wir eigentlich gar nicht Teil sind. Und das Seminar heißt ja auch der Neue Bund. Und der Leib Christi. Heißt das jetzt, es darf niemand mehr mit der Gitarre stehen und spielen und wir dürfen dem nachsingen? Das heißt das nicht. Nur ich muss schon sagen, es sind schon viele Lieder, wurden mir schon vorgesungen von jemandem, der sich Lobpreisleiter nennt. Die möchte ich nicht nachsingen, denn diese Botschaft möchte ich mit meinem Mund nicht deklarieren. Was Gott noch alles zu tun hat und tun müsste und wir flehen ihn an und was weiß ich was alles. Da muss ich sagen, da ist es eigentlich auferbauender, wenn wir ein Beatles-Lied singen. All you need is love. Das ist eigentlich biblischer als viele andere Lieder, die... Stimmt's oder stimmt's nicht? Stimmt's, ja. Hier lernt ihr auch eines der Grundelemente in der Gemeinde im Neuen Bund hier in diesen 3 Tagen, nämlich zu vergeben. Wenn ich euch auf den Schlips getreten bin, könnt ihr mir vergeben. Eigentlich sollt ihr mir vergeben, ist besser für euch, denn sonst ist es ja nicht so gut für euch. Aber denkt mal drüber. Denkt mal drüber, dass wir eigentlich sehr wenig gelernt haben, wie Gemeinde tatsächlich vom Herzen Gottes her ist, wie sie auch vom Neuen Testament her ist. Und wisst ihr, was ich gelernt habe? Es ist schon interessant, wie viele Bibelstellen wir gelesen haben und wir haben sie gelesen mit einem Verständnis, das eigentlich gar nicht das war, was die Bibel sagt. So viele Dinge haben wir gar nicht verstanden. Und weil wir sie schon falsch gelesen haben, ich sage es gerne so, wir lesen oft die Bibel mit den Brillen des alten Bundes, dadurch lesen wir Dinge in die Bibel hinein. Und so viele Dinge haben wir hineingelesen in die Bibel, die eigentlich gar nicht drinnen stehen. Zum Beispiel, ich gebe dir nur mal so schmeiße ich da wieder was hinein in die Menge. So. Wer es nehmen will, kann es nehmen. Wer nicht, der kann dann auf den Fabian warten. Der kommt gleich dran. Aber weißt du, wenn wir wirklich mal denken an Leib Christi und Gemeinde, eine Frage. Zeig mir, was das Neue Testament lehrt darüber, über Gemeindestruktur. Warum lehrt das Neue Testament nichts über Gemeindestruktur? Warum? Weißt du warum? Weil der Leib Christi ein tatsächlich organisch funktionierender Leib war und Struktur niemals der Fokus war. Struktur war der Fokus im alten Bund. Da war die Struktur ganz wichtig. Das Fest musste im richtigen Tag gefeiert werden. Alle müssten zum gleichen Ort hinpilgern. Das Geld musste richtig eingesammelt werden. Alles musste ganz genau richtig geopfert werden. Das ganze Leben im alten Bund war perfekt strukturiert und von Gott angeordnet. Und im neuen Bund sehen wir plötzlich, dass weder Paulus noch Petrus noch Johannes noch Jakobus die lehren nicht über Gemeindestruktur. Und wenn sie nicht lehren über die Strukturgemeinde, was zeigt uns das dann? Es zeigt uns dann, dass ein Leib entstanden ist, den Jesus Christus selbst gebaut hat und der einfach das Fokus war auf die Funktion und das Leben des Leibes und nicht auf die Struktur. Und wisst ihr, und wenn wir das mal ergriffen haben im Herzen, dann werden wir uns keine Sorgen mehr machen um all diese Dinge, Lobpreisleiter, Gebäude, Pastor, dies, das, alle diese Dinge sind nicht in Wirklichkeit das Wesentliche. Das Wesentliche ist, dass im Leib Christi sich das Leben Christi auch ausdrücken kann. Denn stell dir vor, wenn durch den Leib von Reinhard sich der Reinhard nicht ausdrücken kann, dann bin ich entweder schwerst krank, vielleicht ein Krüppel oder tot. Wenn ich einen gesunden Leib habe, dann braucht mir niemand mehr sagen, wie ich wann was tun muss. Der Leib ganz natürlich drückt sich aus. Der Leib weiß, sollte zumindest wissen, wann er essen soll. Viele von uns wissen es nicht. Ich bin auch beim Abnehmen, macht euch hier kein schlechtes Gewissen. Aber normalerweise, ein Leib funktioniert instinktiv, ganz normal. Instinktiv funktioniert der Leib. Und jedes Glied meines Leibes arbeitet hin zum Wohl des gesamten Leibes. Denk mal, in meinem Leib gibt es null Konkurrenzkampf. Null Konkurrenzkampf. Meine Zehen beschweren sich nie, niemals, dass sie keine Handschuhe tragen dürfen. Noch nie haben sich meine Füße bei mir beschwert, dass sie 70 Kilo tragen müssen und die Hände brauchen nur 20 Kilo tragen. Es gibt null Konkurrenzkampf. Was haben die gemacht? Wir haben das Leben Christi im Leib nicht fließen sehen und nicht erlebt, wie es sich ausdrückt. Also haben wir es durch die Struktur ersetzt. Und haben gar nicht gemerkt, dass in Wirklichkeit die Struktur meines Leibes hat einen einzigen Zweck, nämlich, dass ich das Leben des Leibes ausdrücken kann. Von dem her ist Struktur wichtig. Natürlich ist Struktur wichtig, damit sich das Leben Christi ausdrücken kann. Ja, welche Struktur ist die richtige? Die Struktur, die es dem Leben Christi erlaubt, sich auszudrücken, ist die richtige Struktur. Das heißt, die ändert sich in jeder Kultur, in jeder Stadt, ändert sich auch von Zeit zu Zeit. Meine lieben Freunde, ich habe immer schon gesagt, wenn wir in der Pandemie nicht gelernt haben, dann werden wir in Zukunft als Leib Christi es nicht gut schaffen. In Wirklichkeit hat die Pandemie gar nichts gemacht am Leib Christi. Sie hat nur offenbart, wo der Leib Christi wirklich steht. Ich habe vor kurzem zu jemandem gesagt, zu einigen Freunden, Jesus, der gesagt hat, ich baue meine Gemeinde und die Pforten der Hölle können die Gemeinde nicht überwinden. Und ein witzegeiler Virus, der wo immer er auch gekommen ist, soll er gekommen sein, von wo er gekommen ist. Und ein witziger Virus, Covid-19, legt die Gemeinde Jesu Christi lahm. Dann gibt es für mich nur zwei Möglichkeiten. Entweder ist der Virus stärker als die Pforten der Hölle, oder das, was er lahmgelegt hat, ist nicht die Gemeinde. Ich sage das noch einmal. Weil entweder haben es einige von euch nicht verstanden oder nicht hören wollen oder ich sage es noch einmal. Wenn Jesus gesagt hat, dass ich meine Gemeinde baue und die Pforten der Hölle können diese Gemeinde, die ich baue, nicht überwinden. Und dann kommt ein kleiner Virus, der legt und überwindet die Gemeinde, legt sie lahm und überwindet sie für 2 Jahre lang. Dann ist entweder dieser kleine Virus stärker als die Pforten der Hölle oder das, was er lahmgelegt hat, ist nicht die wahre Gemeinde. Ich habe im ersten Jahr der Pandemie mehr Menschen zu Jesus geführt und getauft, als in den vorhergegangenen 10 Jahren zusammen. Jesus baut seine Gemeinde. Aber wisst ihr, was wir eben ergreifen müssen? Und das ist so wichtig, das möchte ich euch wirklich ans Herz legen. Dass wir verstehen müssen, wenn wir die Kraft der ersten Gemeinde, der Urgemeinde erleben wollen, dann müssen wir auch lernen, so zu leben, wie sie gelebt haben. Und das Erste, was wir von ihnen lernen, die Struktur haben sie nicht gebaut und dann gehofft, dass auch die Gemeinde entsteht. Hast du schon mal darüber nachgedacht, dass Jesus nie jemand dazu beauftragt hat, Gemeinde zu gründen? Wir bilden Gemeindegründer aus. Wir geben ihnen alle möglichen Strukturen mit, wie man erfolgreich eine Gemeinde gründet. Aber weißt du, dass du nicht eine einzige, ich zumindest nicht, vielleicht findet ihr sie, ich habe keine einzige Aussage gefunden im Neuen Testament, wo es der Auftrag sein sollte, von irgendjemand eine Gemeinde zu gründen. Niemals. Was war der Auftrag, das Evangelium zu predigen? Jesus hat klipp und klar Auftrag gegeben, geht und predigt das Evangelium. Ich baue die Gemeinde, ihr predigt das Evangelium. Und was haben wir gesehen im Neuen Testament? Sie predigen das Evangelium und dann steht so ein wunderbarer Satz drin. Und der Herr tat hinzu. Wenn der Herr nicht hinzutut zur Gemeinde, die durch das Predigen des Evangeliums errettet werden, was müssen wir dann tun? Dann müssen wir hinzutun. Dann müssen wir alles tun, um Leute hinzuzufügen. Hör zu, jeder Mensch, der von Menschen zur Gemeinde hinzugefügt wurde, muss auch von Menschen bei der Gemeinde erhalten bleiben. Und diesen Stress möchte ich mir nicht antun. Absolut nicht. Wenn der Herr hinzufügt, sind sie von ihm hinzugefügt. Und wir sind dazu berufen, das Evangelium zu predigen mit Kraft, mit Vollmacht, mit Worten und mit wahrer Liebe. Und das Bauen der Gemeinde muss dem Herrn überlassen bleiben. Aber sind wir uns doch mal ganz ehrlich, wie mein bester Freund Gerhard immer so gerne sagt. Er sagt, in Wirklichkeit vertraut man dem Herrn ja gar nicht, dass er die Gemeinde baut. Darum bauen wir so fest. Was wäre, wenn wir aufhören würden, versuchen, eine Gemeinde zu bauen, aber doch ständig das Evangelium predigen? Im Glauben, dass das Evangelium tatsächlich die Kraft Gottes ist. Ich verspreche dir, dann hätten wir erstens viel mehr Menschen schon unterwegs Richtung Himmel, die heute noch unterwegs Richtung Hölle sind. Und zweitens hätten wir auch eine Gemeinde, die Jesus baut und die kein Mensch gebaut hat. Und wisst ihr, wir müssen einfach ergreifen, dass Gemeinde im Neuen Bund nicht eine Ansammlung von Menschen ist, die sich einmal oder zweimal oder dreimal in der Woche im gleichen Raum treffen. Absolut nicht. Gemeinde ist Menschen, nicht nur Menschen, die errettet sind, sondern Menschen, die zusammengefügt sind von Jesus Christus selbst und die wissen, ich bin Teil eines Leibes, wo Jesus das Haupt ist. Wo kein Mensch das Haupt ist, wo Jesus Christus selbst das Haupt ist. Und das Erste, was ich euch in dieser ersten Session eben ans Herz legen möchte und einbläuen möchte sozusagen, dass ihr mal ergreift, dass der Leib Christi kann nicht nach den Mustern des alten Bundes gebaut werden, zusammengehalten werden, in die Zukunft gehen, sondern der Leib Christi, der muss so gebaut werden, wie Jesus sich selbst sieht, baut seine eigene Gemeinde. Ich persönlich war auf einer Hütte in Österreich. Gerhard war mit dabei. Vor vielen, vielen Jahren. Wir fuhren darauf einmal im Monat, um dort 3 Tage mit dem Herrn zu verbringen. Es waren 4 junge Männer. Und ich kann mich erinnern, ich glaube, es war sogar auf der ersten Hütte, wo wir oben waren. Ich kann mich erinnern, wir hatten da die Landkarte Österreichs auf der Wand. War's die erste, gell? Das erste Wochenende, glaube ich, war es. Auf jeden Fall eines der ersten. Wir hatten da die Landkarte Österreichs. Verbrangen dort Zeit im Beten und Zeit mit Gott zu verbringen und Fasten teilweise auch. Und plötzlich hatte ich eine offene Vision. Ich hatte in meinem Leben sehr viele Visionen, aber nicht viele offene Visionen. Ich sah dort eine offene Vision. Die lebt heute in mir so, wie sie damals gelebt hat. Ich sah sie mit offenen Augen. Ich schaute auf dieses Landkarte und ich sah. Am Anfang dachte ich mir, was ist denn das? Ich habe die Augen offen und sehe was, was man nicht sehen sollte. Ich habe für viele Jahre nicht verstanden, was ich damals gesehen habe. Aber es ließ mich nicht los, weil es so real war. Und wisst ihr, der Herr hat mir dann erklärt, was ich damals gesehen habe, war die letzte Ernte, bevor Jesus Christus wiederkommt. Es war unbeschreiblich, was ich dort gesehen habe. Ich habe dort Menschen gesehen, die waren zusammengefügt in einer Einheit, die nicht wie Einheit ausgesehen hat. Da waren zwischen Kindern und Erwachsenen und wichtigen und unwichtigen Leuten und Akademiker und Nicht-Akademiker, gebildet und ungebildet, alle waren zusammen, alle waren fokussiert. Und es war auf der einen Seite, als ob es ein Schwarm Ameisen gewesen wäre, auf der anderen Seite sah ich im Geist, dass es absolut perfekt organisiert war. Und als ich länger dort immer wieder hingesehen habe, das sah ich, sie waren so perfekt chaotisch organisiert in Einheit, weil keiner irgendeinem Menschen gefolgt ist, sondern alle Jesus gefolgt sind. Und es war der Herr, der diese Armee der letzten Tage, der diesen Leib Christi, diese Gemeinde, die er baut, der Herr selbst, der seine Gemeinde geleitet hat und angeleitet hat, Teil des größten Ereignisses zu sein, nämlich der Ernte, die diese Seelen für ihn einbringt. Jesus baut seine Gemeinde auch in Österreich, Deutschland, Schweiz, Liechtenstein, wo immer sie Deutsch sprechen. Er baut seine Gemeinde. Aber die Gemeinde, die Jesus baut, da macht er sich keinen Stress, ob es dir passt oder nicht. Das muss dir wieder mal klar sein. Die Gemeinde, die Jesus baut, da braucht er nicht deinen Rat dazu. Die Gemeinde, die Jesus baut, da macht er sich keine Gedanken, ob es politisch korrekt ist oder nicht in deinen Augen. Er drängt sich zurück hinein ins Zentrum seiner Gemeinde. Ich habe vorher noch ein Buch zum Schreiben, vielleicht 2, ich weiß noch nicht. Aber ich bin schon sehr lange am Überlegen, endlich ein Buch zu schreiben mit dem Titel Jesus ist genug. Jesus ist genug. In der Gemeinde des Neuen Bundes ist Jesus genug. Die Gemeinde des Neuen Bundes dreht sich nicht um Struktur und Organisation und Gebäude und Nichtgebäude. Da dreht sich nichts um irgendwelche menschlichen Dinge und menschlichen Ideen und menschlichen Weisheiten. Da dreht sich alles um das Haupt der Gemeinde. Da werde ich euch noch genügend Bibelstellen zeigen. Die wahre Gemeinde, die wächst hin zum Haupt. Und das Haupt heißt Jesus Christus. Und diese Gemeinde, die ist er dabei zu bauen. So viele Leute fragen sich immer wieder, und die bekommen so viele Fragen. Reinhard, wie sollen wir denn die wahre Gemeinde strukturieren? Ich sage dann immer, wann werdet ihr ähnlich kapieren, dass die wahre Gemeinde Jesus nicht davon abhängt, was wir tun, sondern was wir sind. Was wir sind. Meine Zeit ist ab. Tschüss, ich gehe.